Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Oh, endlich. Zurück in Berlin. Im normalen Leben. Mein Bedarf an finsteren Typen in dunklen Kutten ist erstmal gedeckt. Kim, wenn wir gleich aus dem Flieger raus sind, willst du dann noch zur Uni oder wollen wir irgendwo was essen gehen? Oh, Essen klingt gut. Bei den Schotten drüben war es ja nicht wirklich lecker. Aber wegen der Kutten, mein lieber Georg, muss ich dir ein paar Illusionen rauben. Weißt du eigentlich, warum dieser Flugplatz Berlin-Tempelhof heißt? Na, bestimmt nicht, weil die Tempelritter hier ihren heiligen Gral vergraben haben. Oder etwa doch. Heiliger Gral, da bist du verdammt nah dran. Hier war eine alte Komturei des Templerordens, die dem Stadtteil und dem Flugplatz hier ihren Namen gab. Ich meine, hast du dich nie darüber gewundert, dass es hier im Umkreis auch noch Mariendorf und Marienfelde gibt? Stimmt. Das kam alles von diesen Schwertschwingern aus dem Abendland. Naja, also doch noch mehr Kutten. Mahlzeit. Sagt ja keiner, dass die uns irgendwie auf den Wecker fallen müssen. Wobei, meines Wissens nach gibt es tatsächlich bis heute einen Verein, der sich Templer Komturei Berlin nennt. Die laufen auch wirklich in echten Rüstungen rum, inszenieren Schlachten und zünftige Heerlager und sowas. Mhm, und schwimmen im Kettenhemd durch die Spree. Ist da nicht letztens einer von denen abgesoffen? Ah, oh, wir machen fest. Ja, endlich. Wir sind aber ganz schön weit weg vom Terminal. Das mit diesem Spinner im Kettenhemd habe ich auch gelesen. Aber normalerweise sind die Typen richtig gut. Werden sogar geholt, wenn irgendwo für einen Film Originalkostüme für Ritter gebraucht werden. Sag mal, wusstest du, dass hier auf dem Flughafen Tempelhof auch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gedreht wurde? Na, der mit Harrison Ford und Sean Connery. Nein, wusste ich nicht. Aber komm, lass uns raus hier, ja? Indiana Jones, ja? Ah, ich kann mich erinnern. Aber das waren doch Nazis, keine Tempelritter. Richtig. Die Innenaufnahmen in der Riesenzigarre wurden dann im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen gedreht. Bei den Aufnahmen hier auf dem Flugplatz habe ich damals zugeschaut. Da war ich noch ein Kind. War schon seltsam, ja. Die hatten hier alles in Nazi-Deko gepackt und überall liefen diese finster blickenden Typen in ihren schwarzen SS-Mitteln rum. Sag mal, da kommen solche Typen. So ein ganzes Dutzend von denen. Das kann doch nicht sein. Was wollen die denn hier? Vielleicht drehen die wieder einen Film. Wir drehen hier ganz bestimmt wieder einen Film. Die Jungs haben Uzis. Damit läuft man ja nicht einfach so rum. Meinst du? Die kommen hierher, Alter. Naja, vielleicht brauchen die noch ein paar gut aussehende Statisten. Na, dann brauchen sie dich ganz bestimmt nicht. Danke. Warte, die halten direkt auf uns zu. Die wollen wirklich was von uns. Sind Sie Herr Georg Brandt? Ja, was kann ich für Sie tun? Herr Brandt, Sie sind verhaftet. Los, verpackt ihn und schafft ihn rüber zu unserer Maschine. Aber... Ach ja. Sie bleiben hier. Abmarsch. Der russische Präsident Putin und der deutsche Bundeskanzler Schröder haben am heutigen 31. Mai 2003 zum Abschluss des 300. Stadtgeburtstages von St. Petersburg eine Reproduktion des legendären Bernsteinzimmers der Öffentlichkeit übergeben. Das wegen seiner Schönheit und magischen Ausstrahlung als achtes Weltwunder gerühmte Kunstwerk hat eine Geschichte, die genauso alt ist wie St. Petersburg. Zwischen 1701 und 1709 in Danzig und Königsberg als Prunkstück für das Berliner Königinnenschloss Charlottenburg entstanden, machte der preußische König Friedrich Wilhelm I. das Bernsteinzimmer 1716 dem russischen Zaren Peter I. zum Präsent. Als Gegengeschenk soll der Preußenkönig 55 sogenannte lange Kerls aus Russland für seine Elitegarde erhalten haben. Das Bernsteinzimmer wurde anfangs in den Winterpalast des Zaren, die heutige Eremitage, eingebaut. Später dann, um einige Marmormosaike und venezianische Spiegel erweitert, wurde es in den Sommerpalast in Zarskoje Selo, dem heutigen Puschkin, gebracht. Das Bernsteinzimmer gilt in der Kunstgeschichte als ein Unikat von unschätzbarem Wert, wenn nicht gar als das größte Kunstwerk aller Zeiten. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Meine Wahrheit wird unsterblich sein. Wieder einmal fühlt sich unser Berliner Studentenfreund Georg Brandt, uns ja auch sehr gut als Hacker T-Rex bekannt, alles andere als wohl in seiner Haut. Verschnürt wie ein Paket kann er sich weder bewegen, noch kann er sprechen, geschweige denn sehen, wo er sich jetzt eigentlich gerade befindet. Er weiß nicht, wohin er in den letzten Stunden mit einem Flugzeug und anschließend mit einem Lieferwagen gebracht wurde. Es ist Mittwoch, 19.13 Uhr. Also mittlerweile knapp 6 Stunden nach Georgs brutaler Entführung auf dem Flughafen Tempelhof. Ganz ruhig, Herr Brandt. Sie haben es ja geschafft. Wir haben es geschafft. Ich binde Sie ja los. So. Wir sind da. Scheiße. Endlich. Was? Wo? Ja, der Anblick verschlägt einem schon mal den Atem, was? Aber darf ich mich erst einmal vorstellen? Wir hatten ja noch nicht die Gelegenheit. Mein Name ist Gennadi Alexandrowitsch Solnsekov, Generalleutnant der russischen Armee. Willkommen in meinem Land, Georg Brandt. Ist es das, wofür ich es halte? Wo sind wir hier? Na, im Katharinenpalast in Puschkin. Schön, Sie machen wohl keine Scherereien. Früher wurde das Dorf, in dem wir uns hier befinden, Saskoje Selo genannt. Aber das ist lange her. Ja, Sie sind im Bernsteinzimmer. Im legendären Bernsteinzimmer. Zumindest in dessen Rekonstruktion. Eindrucksvoll, nicht wahr? Ja, sehr. Dieses Licht, dieses Leuchten, das ist... Es ist magisch. Eine absolut magische Illumination. Ja. Sie haben recht. Ein Glanz, als wäre er nicht von dieser Welt. Wie dieser seltene, erhabene Moment im Abendrot, kurz bevor die Sonne hinterm Horizont des Westens verschwindet. So was habe ich noch nie gesehen. Das hat niemand, der das Bernsteinzimmer nicht kennt. Und wer es niemals gesehen hat, kann nicht ahnen, was dieses Leuchten in einem auslöst. Was für einen Zauber dieser Raum auslösen kann. Unfassbar. Jetzt verstehe ich, warum die Menschen so ein Getue um dieses Zimmer machen. Mir läuft wirklich eine Gänsehaut über den Rücken. Dieses Bild lässt einen nicht mehr los. Auch damit haben Sie recht. Wer dieses ganz besondere Licht sehen durfte, der wird es sein Leben lang nicht mehr vergessen. Faszinierend, nicht wahr? Dieses Licht brennt sich einem in sein Innerstes, in die Seele. Ja, man beginnt zu verstehen, warum Menschen für dieses Zimmer töten würden. Und Schlimmeres. Deswegen diese dramatische Inszenierung. Ich musste sie einfach hierher bringen. Sie mussten das hier mit eigenen Augen gesehen haben. Das nächste Mal fragen Sie einfach, ob ich mitkommen will, okay? Haben Sie dafür getötet? Was haben Sie mit meinem Freund gemacht? Haben Sie ihn umgebracht? Ihn auch umgebracht? Oh, nein. Ihr Freund dürfte nur mit einer gehörigen Beule und großen Kopfschmerzen aufwachen. Mehr nicht. Keine Angst. Ich habe keine Angst. Was wollen Sie sonst noch von mir? Warum haben Sie mich wirklich hierher geschafft? Doch nicht nur wegen des besonderen Lichts hier. Warum mussten Sie mir diesen Raum zeigen? Das Bernsteinzimmer. Was gibt's da noch? Was wissen Sie über dieses 8. Weltwunder der Menschheit, als das dieses Kunstwerk ja auch bezeichnet wird, Herr Brandt? Preußen haben es gebaut. Es stand eine Weile bei mir zu Hause in Berlin, bevor der preußische König es dem russischen Zaren schenkte. Im Zweiten Weltkrieg haben es die Nazis geraubt. Ich glaube, Königsberg verbrannte es dann in einer Bombennacht. Oder auch nicht. Jedenfalls verliert sich dort die Spur. War das nicht dort im Schloss? Das hier ist doch eine Reproduktion, die schon zu Sowjetzeiten, also unter ihrem alten Regime, begonnen wurde. Eröffnung war im letzten Jahr, oder? Ja, mein Präsident Putin und Ihr Bundeskanzler Schröder haben den Saal hier eingeweiht. Als Zeichen der deutsch-russischen Freundschaft. Als Zeichen Ihrer eigenen wohl ganz besonderen Freundschaft. Ein eindrucksvolles Zeichen, finden Sie nicht? Wo doch schon tatsächlich Ihr Friedrich Wilhelm I., Ihr zweiter König in Preußen, einst dieses Zimmer meinem Zaren Peter dem Großen zum Geschenk machte. Kommen Sie einmal hier rüber zu dieser Kommode. Ja, danke. Sehen Sie dieses hübsche kleine Möbelstück? Diese Kommode und das Intarsienmosaik da drüben sind 1997 in Deutschland entdeckt worden. Stammten offensichtlich aus Beständen der ehemaligen Staatssicherheit der DDR. Kam auf den freien Markt, nachdem den damaligen Besitzern diese Dinger zu heiß geworden waren. Hatten die guten Stücke gegen harte Devisen aus Stasi-Beständen unrechtmäßig erworben. Was glauben Sie, wer damals dafür gesorgt hat, dass den damaligen Eigentümern dieser Kommode und des Mosaiks die Luft zu heiß wurde? Tron. Dieser verfluchte, geniale Hacker. Exakt. Sie begreifen schnell. Leider starb Tron ja nur ein Jahr später, also 1998. Ich habe erfahren, dass Sie sich, Georg Brandt, am Erbe dieses großen Geheimnisentschlüsselers versuchen wollen. Man behauptet in meinen Kreisen, dass Sie das möglicherweise tatsächlich könnten. Geheimnisse lösen, an denen sich der Rest der Welt die Zähne ausbeißt. Ah ja, und was für Kreise sind das? Sagte ich das noch nicht? Ich bin von der GRU. Dem Militärischen Nachrichtendienst der Russischen Föderation, Vizedirektorat der Sektion Europa. Und wir würden gerne herausfinden, ob Sie es tatsächlich schaffen könnten, nach der Kommode und dem Mosaik hier nun auch den Rest des Originals dieses wunderbaren Bernsteinzimmers zu finden. Zurück in Berlin sitzt unser Freund T-Rex die folgenden 3 Tage nach seinem Besuch im Katharinenpalast von Puschkin fast ununterbrochen in seiner Studentenbude in der Berliner Suarezstraße. Hochkonzentriert arbeitet er an seinem Laptop. Zusammen mit seinem Kumpel Kim Schmidtke, in dessen Gesicht noch ein spektakuläres Hämatom von der für ihn sehr schmerzhaften Begegnung mit dem Geheimsten der russischen Geheimdienste kündet, versucht Georg, wie befohlen, mehr und mehr Details über das legendäre verschwundene Bernsteinzimmer herauszubekommen. Es ist Samstag, 16.17 Uhr. Weißt du, T-Rex, was ich nicht verstehe? Hm. Warum ich dir eigentlich helfen muss, die Spur dieser blöden Rumpelkammer zu verfolgen, ja? Mein Gesicht tut weh. Jede verdammte Sekunde, seit wir in Tempelhof angekommen sind. Tja, die Wirklichkeit funktioniert anders als im Film, wo man ordentlich eins in die Fresse bekommt und in der nächsten Szene wieder lustig rumhüpfen kann. Das echte Leben zeichnet einen. Aber kannst ja noch froh sein. Du hast deine erste Begegnung mit einem östlichen Geheimdienst immerhin überlebt. Das können nicht viele deiner Leidensgenossen von sich behaupten. GRU. Ich habe von denen vorher noch nie was gehört. Ich dachte, der KGB oder seit Glasnost, der FSB wäre der Spionagekader des Iwan. Ah, vom GRU wussten bis vor 20 Jahren noch nicht einmal der CIA oder der MI6 etwas. Dabei hält der GRU seit fast 100 Jahren in Russland alle Strippen in den Händen. 5-mal so groß wie der KGB. Und noch nicht mal die KPDSU, die alte kommunistische Führung und die heutige Regierung hatten und haben eine direkte Verfügungsgewalt über die. Die GRU ist absolut autark im russischen Staat und kontrolliert so ziemlich alles. Die Spezialität von denen ist die sogenannte asymmetrische Kriegsführung, also der Krieg als und gegen autonome Guerilla-Einheiten. Dafür kontrollieren die alle Arten der elektronischen Aufklärung, die man sich nur denken kann. Satelliten, Flugzeuge, U-Boote. Sogar das russische Raumfahrtprogramm läuft unter deren Kommando. Und das blieb so viele Jahrzehnte geheim? Tja. Wie haben die das gemacht? Und woher weißt du das eigentlich alles? Oh, man muss doch seine Kunden kennen. Mhm. Wie die sich all die Jahre getarnt haben? Na, rücke einen auffälligen und lauten KGB in den Vordergrund, der alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, und dann verstecke den wahren Giganten unsichtbar dahinter. Ja, man sieht ja, es hat, seit Lenin den GRU gegründet hat, bestens funktioniert. Und jetzt arbeitest du für die. Lass dich nicht erwischen vom Bundesnachrichtendienst oder so. Die spielen doch bestimmt immer noch Kalten Krieg, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber was soll an diesem Bernsteinzimmer gefährlich sein für die nationale Sicherheit? Ist doch nur ein lumpiges Kunstwerk, das ein paar Spinnern ganz ordentlich den Verstand verdreht hat. Naja, könnte man so sehen. Aber vergiss diese seltsamen Todesfälle nicht, die immer wieder mit dem Bernsteinzimmer in Verbindung gebracht werden. Ja, auch Spinner können gefährlich sein. Nicht für die nationale Sicherheit, aber für Leib und Leben. Ich meine, guck mal, denk mal an deinen Namensvetter, diesen Georg Stein, Hobbydetektiv wie du. Kam 1987 bei der Suche nach dem Bernsteinzimmer zu Tode. Angeblich Selbstmord. Naja, wieder mal ein angeblicher Selbstmord. Ja. Warte mal, dieser Georg Stein, wo stammte der eigentlich her? Ich glaube, warte mal, das steht in dieser ZDF-Dokumentation. Ja, hier. Aus Königsberg. Komisch. Ja, stimmt. Ist wirklich komisch. Königsberg. Das ist da, wo sich die echte Spur des Bernsteinzimmers definitiv verliert. Alles, was nach Königsberg kam und sich mit dem Bernsteinzimmer verbinden lässt, ist nichts als Spekulation. Und guck mal da, weiter oben in dieser Dokumentation. Alfred Rode, Dr. Alfred Rode, der Direktor des Museums im Königsberger Schloss, wo mit Sicherheit der letzte bekannte Aufbewahrungsort des Bernsteinzimmers war. Auch dieser Dr. Rode starb unter ungeklärten Umständen, angeblich an Hungertyphus. Und auch er kam aus Königsberg. Haben wir nicht irgendwo gelesen, dass das Grab von diesem Rode leer sein soll? Nicht gelesen, gesehen und gehört. Auf der DVD, auf der sie auch von diesem verrückten Stasi-Offizier berichten. Diesem sogenannten Genossen Bernsteinzimmer, Dr. Paul Enke. Der hat sich jahrzehntelang mit seinen Leuten durch den Untergrund seines Arbeiter- und Bauernstaates gegraben, um seine Obsession zu erfüllen. Und was er gefunden hat, waren wohl diese Kommode und das Mosaik, die mir mein GRU-Führungsoffizier in Puschkin gezeigt hat. Und die dann Tron öffentlich bekannt gemacht haben soll. Sag mal, glaubst du das? Na, zeitlich kann es gut hinkommen. Und warum sollte mich dieser Generalleutnant Solnsekow anlügen? Also okay. Und wo ist jetzt dieses Original-Bernsteinzimmer? Ist doch verbrannt. Vielleicht ist es noch in einer der Nazi-Schachtanlagen. Oder doch ganz woanders. Wir haben in den letzten 72 Stunden jede verfluchte Theorie um dieses Bernsteinzimmer zusammengetragen. Ist ja kaum ein Fleck übrig geblieben auf unserer Karte vom Kampfgebiet, wo dieses in Kisten verstaute Teil nicht versteckt sein soll. Ach, ich weiß es nicht. Das ist doch alles totaler Blödsinn. Ich glaube, wenn es eine Spur von diesem Bernsteinzimmer gibt, dann in Königsberg. Beziehungsweise Kaliningrad, wie die Russen es heute nennen. Erinner dich an dieses Interview auf der DVD mit dem ehemaligen Vizechef des KGB, diesem Philipp Bobkow. Der sagt da doch ausdrücklich, dass das Bernsteinzimmer seiner Überzeugung nach in Kaliningrad verborgen sein muss. Wenn einer weiß, wo die Spuren zusammenführen, dann doch der, oder? Wenn das so ist, wozu braucht dann sein Kollege vom GRU dich? Wirklich wissen tut da wohl keiner was. Aber ich denke, du hast zumindest damit recht, dass alle Indizien, die es gibt, irgendwie ins alte Königsberg führen. Nur komisch, dass da nichts weiter mehr gefunden wurde. Naja, vielleicht solltest du dir einfach mal selbst ein Bild vor Ort machen. Wie dein Führungsoffizier sagte, es war ja bisher immer so mit dir. Wenn du gesehen hast, was auch alle anderen schon gesehen hatten, hast du irgendwie was ganz anderes darin entdeckt. Wer weiß, was du aus diesem alten Königsberg herauslesen kannst. Nach Königsberg, ins heutige Kaliningrad also. Wenn dort tatsächlich alle Spuren hinführen, die mit dem Bernsteinzimmer zusammenhängen, dann ist es wohl nur natürlich, dass T-Rex auch ein Reisebüro aufsucht, um seine Passage in diese russische Exklave zwischen Polen auf der einen und Litauen auf der anderen Seite zu planen. Wie gut, dass das Southern Cross solch ein Reisebüro ist, in dem mit Tatjana Nolo-Jung zu Georgs Glück auch noch die Ex-Freundin des bereits erwähnten Hackers Tom arbeitet. Es ist Montag, 10.12 Uhr, als sich T-Rex bei dem hübschen brünetten Partygirl nicht nur nach den besten Reisemöglichkeiten in die alte ostpreußische Hauptstadt erkundigt. Noch einen Kaffee? Ich druck dir deine Tickets gleich aus. Ich habe dir für heute Nachmittag einen Platz im Kurswagen reserviert, ab Bahnhof Zoo. Kommst so ohne Umsteigen bis Königsberg. Also hier, bitteschön. Wie ist es nun mit dem Kaffee? Ja, danke, gerne. Kommt sofort. Sag mal, Nolo, hat Tron dir nun jemals was von diesem Bernsteinzimmer erzählt? Du hast mir darauf noch keine genaue Antwort gegeben. Bernstein? Hier ist mal dein Kaffee. Klein, stark, tiefschwarz und ohne Zucker. Ach, danke. Wollen ja deinen Knackpo nicht gleich wieder verderben. Nolo. Was denn? Ist nur meine Meinung. Aber du wolltest was von diesem Bernstein wissen. Moment, hier. Diesen Kettenanhänger habe ich von Tron. Der ist aus Bernstein. Was ist das? Ein Tierkreiszeichen? Ja, Wassermann. Ich bin Wassermann. Was damals seltsam war, Tron hat mir diesen Anhänger nicht gekauft. Er hatte ihn bereits offensichtlich lange selbst getragen. Schon lange, bevor wir uns kannten. Was ist daran seltsam? Naja, ich bin zwar Wassermann, Tron aber nicht. Der hatte ja am 8. Juni Geburtstag. Sein Sternzeichen war Zwilling. Ach, du bist Wassermann? Das ist ja interessant. Warum? Weil du dann ja demnächst Geburtstag haben musst, oder? Stimmt. Kannst mir ja ein hübsches Geschenk aus diesem Königsberg mitbringen. Königsberg? Seltsam, was mir gerade noch einfällt wegen dieses Bernsteinmedaillons hier. Ja? Hat vielleicht keine Bedeutung. Hat nur mit dem Ort zu tun, an dem Tron mir damals diesen Anhänger geschenkt hat. Das war nämlich auf dem Kreuzberg. Hier in unserem Berlin-Kreuzberg. Königsberg, Kreuzberg. Klingt irgendwie ähnlich, findest du nicht? Ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Königsberg, in das du wegen deines Bernsteinzimmers fährst, und diesem Kreuzberg in Kreuzberg, auf dem mir Tron diesen Bernsteinanhänger geschenkt hat? War das vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl, dieser Hinweis von Nolo auf die Ähnlichkeit der Namen Königsberg und Kreuzberg? Wenn es ein Wink war, hat T-Rex ihn jedenfalls nicht verstanden, geschweige denn überhaupt registriert. In Gedanken ist er wohl bereits auf seinem Weg in Richtung Osten. Doch bevor er sich endlich auf die Reise nach Königsberg machen kann, stattet er, einer anderen Ahnung folgend, auch noch dem Boulevardreporter Kai Siegmann einen Besuch in dessen Redaktionsräumen ab. Es ist Montag, 12.12 Uhr. Lass mich das noch einmal wiederholen, T-Rex. Du fährst nach Kaliningrad, weil du glaubst, dass dort die Mutter aller Spuren zu finden ist, die zum Bernsteinzimmer führt. Okay. Und was willst du von mir? Ich habe gelesen, dass deine Kollegen vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel dort Ausgrabungen finanzieren. Seit fast 3 Jahren. Und sie graben dort, wo auch ich eigentlich als erstes nachschauen würde, um einen Hinweis auf das gute Stück zu finden. In den vergessenen und verschütteten Kellern des alten Königsberger Schlosses, das ja 1967 von den Russen gesprengt wurde. Ich erinnere mich. Die Russen wollten dieses Zeichen des preußischen Hochmuts ein für alle Mal dem Erdboden gleichmachen. Was sie ja auch getan haben. Unter Brezhnev war das, glaube ich. Ja. Und? Weiter? Haben deine Spiegelkollegen was gefunden? Jede Menge, soweit ich weiß. Aber kein Bernsteinzimmer. Im Königsberger Schloss lagerte seinerzeit eine der größten Sammlungen vorgeschichtlicher Altertümer aus dem baltischen Raum. Außerdem lauter Zeug der Deutschordensritter. Ritter? Ach, in Geschichte gepennt, was? Königsberg ist Deutschordenland. Der alte Ritterorden, der Deutsche Orden, Ordo Teutonicus. Wegen denen gelten wir, die Deutschen, auch als Teutonen. Die hatten jahrhundertelang ihren Sitz im Königsberger Schloss. Moment. Also völlig verschlafen habe ich die Schule ja nun nicht. Saß der Deutschorden nicht auf dieser Marienburg im heutigen Polen? Anfangs ja. Dann ging die Marienburg aber an den Feind verloren. Und der Hochmeister des Deutschordens zog sich mit seinen Deutschmeistern und Landesmeistern, die hießen tatsächlich so, nach Königsberg zurück. Und als sich dann der Protestantismus durchsetzte, wurde aus dem souveränen katholischen Ordensstaat der Deutschritter das damalige protestantische Herzogtum Preußen, aus dem sich wiederum später das Königreich Preußen und letztlich das Deutsche Reich, das Zweite Deutsche Reich, entwickelte. Königsberg und das dortige Schloss, wo dein Bernsteinzimmer verloren ging, waren daher auch das Krönungsschloss der preußischen Könige und Kaiser. Das ist also allerhöchster heiliger preußischer Boden, auf dem du dich in Königsberg bewegen wirst. Denk daran, wenn du da bist. Deswegen wurde es von den Russen nach dem Zweiten Weltkrieg auch zum absoluten Sperrgebiet für Deutsche gemacht. Naja, zumindest bis Glasnost. Die Russen hatten mächtigen Respekt und wohl auch eine gehörige Portion Angst vor der deutschen Volksseele und ihren Symbolen. Die haben ja auch hier in Berlin alles Preußische, was sie greifen konnten, dem Erdboden gleichgemacht. Das Stadtschloss zum Beispiel. Aber wegen dieser Spiegelausgrabung, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Frag dich doch einfach vor Ort durch. Du darfst dich selbstverständlich notfalls auch auf mich berufen, falls dir das was helfen sollte. Aber wenn du was Neues herausbekommst über das Bernsteinzimmer, vergiss nicht, ich hänge es für dich gerne an die große Glocke. Die Zugfahrt, der aufgehenden Sonne entgegen, verläuft für T-Rex ohne nennenswerte Zwischenfälle oder Höhepunkte. Der junge Mann nutzt die Gelegenheit, seine Aufzeichnungen über die Geschichte des Bernsteinzimmers zu vervollständigen und die tatsächlichen Spuren von all den vielen Irrwegen in dieser Geschichte zu trennen. Was dem jungen Mann auf seiner Reise allerdings auffällt, für ihn, den alleinreisenden Studenten mit der Laptoptasche, gestalten sich die verschiedenen Passkontrollen auf dieser Fahrt erstaunlich unkompliziert. Es ist Dienstag 13.01 Uhr, als T-Rex auf dem Gelände des ehemaligen Königsberger Schlosshofs eintrifft und sich unschlüssig umschaut, was er hier auf dem Zentralplatz des heutigen Kaliningrad jetzt eigentlich soll. Straßen, Betonpflaster, sozialistische Plattenbauten. Ja, das ist die richtige Stelle. Hier muss das Königsberger Schloss einst gestanden haben. Ich fass es nicht. Meine Augen müssen sich irren. Mr. St. Clair, was machen Sie denn hier? Sie sind der Letzte, den ich hier erwartet hätte. Das könnte ich von Ihnen auch behaupten. Ich bin nur der Spur des großen Hermes Trismegistos, dem Vater allen Geheimwissens, gefolgt, die Sie mir gelegt haben. Doch was machen Sie hier? Wie bitte? Erinnern Sie sich nicht? Sie enthüllten mir und meinen Brüdern, wen wir eigentlich wirklich hinter dem großen dreifachen Hermes in unserer hermetischen Tradition vermuten durften. Und diesem Hinweis bin ich seit Ihrer Abreise aus Schottland letzte Woche gefolgt. Und nun kreuzen sich ausgerechnet hier im Osten unsere Wege erneut. Aber nun sagen Sie doch endlich, Herr Brandt. Was ist der Anlass Ihres Hierseins? Um ehrlich zu sein, das legendäre Bernsteinzimmer. Ich will sehen, ob sich hier vielleicht doch noch ein brauchbarer Hinweis finden lässt. Aber sind Sie wirklich sicher, dass das hier ein Zufall ist? Ich meine, unser Treffen? Oder sind Sie mir nicht vielleicht doch nachgereist? Das Bernsteinzimmer. Bernstein? Aber na klar. Glauben Sie mir. Es muss ein Zufall sein oder einfach Schicksal, dass wir uns hier treffen. Wie zwei Puzzleteile, die einfach zusammengehören. Vielleicht sind wir dazu verdammt, noch ein wenig weiter unseren Weg gemeinsam zu gehen. Bernstein. Das war das Glied in meiner Kette, das mir jetzt noch gefehlt hat. Was meinen Sie verdammt nochmal? Die Ungeduld der Jugend. Ich erkläre es Ihnen ja. Ich bin, wie gesagt, bei Hermes gestartet, dem alten ägyptischen Gott Tod. Die Römer nannten diesen Gott Merkur, die Kelten aber Teutates. Bei den Germanen wiederum gab es einen Teuto, den Urgermanen, den Sohn der Erde. Es ist noch ungeklärt, ob dieser Teuto dem germanischen Volk der Teutonen seinen Namen gab, aber irgendwie wäre das ja nahe. Ordo Teutonicus, der Deutschorden, der hat sie also hergeführt. Ja, genau. Man könnte ganz gut eine Verbindung von ihrem Hermes, dem dreigestaltigen Licht, bis hierher ins Deutschordenland ziehen, das demnach Hermesland wäre. Lichtland, Sonnenland. Mit Sonnenrädern hat ihr Volk ja so seine, zugegeben, ziemlich schlechten Erfahrungen gemacht. Und was hat mein Bernsteinzimmer damit zu tun? Bernstein ist der Brennstein. Der Sonnenstein. Der Lichtstein also. Das Licht der Sonnengötter. Es steckt im Bernstein. Bernstein, oder in meiner Sprache der Amber, ist nicht umsonst der magische Stein der Alchemisten. Jetzt also auch noch die Alchemisten, ja. Aber ja! Erinnern Sie sich noch, als wir bei unserer gemeinsamen Reise nach Stonehenge über die Alkoholdestillation sprachen, das Aqua Ardens? Damals erzählte ich Ihnen ja schon davon, was für ein mächtiger Zauber das für die Alchemisten des Mittelalters war. Mit einem der vier alten Elemente, dem Feuer, ein anderes Element, Wasser, also den wie Wasser aussehenden Alkohol, zu vernichten. Wo doch die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde als unvereinbar galten. Der Bernstein nun als Teil der Erde konnte ebenfalls brennen, also auch durch ein anderes Element vernichtet werden. Auch das war ein sagenhafter Zauber, den viele in der Bibel der Alchemisten, der Tabula Smaragdina, dem Wissen der Menschheit, beschrieben sehen. Die Sie, mein lieber Georg, ja für mich nun entschlüsselt haben. Das Licht der Götter im Bernstein kann durch und mit Feuer freigesetzt und verwandelt werden. Und oh Wunder, auch der Bernstein hatte und hat Heilkräfte wie der von uns besprochene Alkohol. Erwärmt man Bernstein, entsteht unter anderem Kolophonium, das nicht nur als Weihrauchersatz und aromatisches Räucherwerk eingesetzt wird, sondern auch antiseptisch wirkt, also desinfizierend wie Alkohol und genauso durchblutungsfördernd ist. Reine Magie also. Tja. Fehlt noch der Einsatz als Waffe. Alkohol war ja bei Ihren Alchemisten auch als Waffe sehr beliebt. Ganz genau. Und auch diese Entsprechung gibt es. Man nannte sie im Altertum griechisches Feuer. Eine Geheimwaffe, die der Alchemist Kallinikos im antiken Heliopolis, dem heutigen Baalbek, entwickelt haben soll. Dieses Feuer wurde auf feindliche Schiffe gespritzt und konnte durch nichts und niemanden mehr gelöscht werden. War also dem heutigen Napalm sehr ähnlich. Basis war eine Masse, die unter anderem aus Kolophonium gewonnen wurde. Das mächtige Byzanz baute einen Großteil seiner Macht auf diesem griechischen Feuer auf. Ihm wird zum Beispiel der Erfolg zugesprochen, die Araber auf ihrem Vormarsch nach Westen so viele Jahrhunderte aufgehalten zu haben. Als das Wissen über das griechische Feuer mit der Zeit verloren ging, überrannten die Araber Byzanz schließlich doch und schufen auf dessen Ruinen ihr Istanbul. Aber Baalbek, der alte Gott Baal, wir sprechen ja von den Deutschordensrittern. Wissen Sie, wie der Deutschorden seine verschiedenen Verwaltungseinheiten nannte? Das wird mir jetzt erst gerade so richtig bewusst. Keine Ahnung. Ist das denn wichtig? Vielleicht Komtureien wie die Templer? Nein, ich sage es Ihnen. Balleien. Komischer Name, wenn man recht überlegt, oder? Wobei der Deutschorden ja auch ein seltsamer Orden war. Manche meinen, dass er mehr ein germanisch-heidnischer denn ein christlicher Orden war. Dann könnte der Begriff Balleien vom germanischen Gott Baldur stammen, dem Lichtgott der nordischen Mythologie. Dessen Feuerbestattung und Wiederauferstehung wir das heutige Johannesfeuer in den Breiten hier, in denen wir uns gerade aufhalten, zu verdanken haben. Baldur heißt im Altnordischen Herr. Die Aufforderung »Komm bald« heißt also eigentlich »Komm, Herr, und hilf!« Es ist eine Anrufung, eine Beschwörungsformel. Bei dem alten römischen Schriftsteller Tacitus kann man nachlesen, dass die Germanen seinerzeit den Willen ihrer Götter dadurch zu erforschen suchten, dass sie schwarze Runenstäbchen, die aus dem Holz der Buche gefertigt wurden, also die wortwörtlichen Buchstaben, auf ein weißes Tuch warfen und dann als Lose zogen, mit denen die Zukunft vorausgesagt wurde. Schwarze Stäbe auf weißem Grund. Wissen Sie, wie das Ordenskleid der deutschen Ritter einst aussah? Schwarze Stäbe auf weißem Grund würde ich jetzt nicht sagen. Und doch ist genau das die Wahrheit. Ja, klar. Schwarzes Stabkreuz auf weißem Lein. Weiß wie das Licht. Die helle Herrlichkeit des Herrn. Aber schwarz, das war stets das Symbol des Todes, des Herrn der Finsternis. Ich habe schon Zeit meines Lebens darauf gewettet, dass die Deutschordenszentralen stets auch Zentren der, die katholischen Christen würden sagen, Teufelsanbetung waren. Wir würden eher sagen, der, naja, vielleicht alten Wahrheit. Ich möchte nicht wissen, was hier um uns herum noch alles im finsteren Boden des alten Königsberg schlummert. Außer vielleicht Ihrem Bernsteinzimmer, mein Freund. Die Ritter des Deutschen Ordens sollen im Grunde nichts anderes als Teufelsanbeter gewesen sein. Es mag in diesem Zusammenhang von Interesse sein, dass im Jahre 2005 tatsächlich bei einer Ausgrabung in den ehemaligen Kellergewölben des Königsberger Schlosses, also genau dort, wo unser T-Rex gerade mit St. Clair steht, eine silberne Schatulle mit nicht weniger als 11 Amuletten und Medaillons gefunden wurde. Und die waren über und über mit satanistischen Symbolen und heidnischen Beschwörungsformeln geschmückt. Dieser merkwürdige Fund konnte dem Bestand des Museums im alten Königsberger Schloss nicht zugeordnet werden. Daher vermuteten die Ausgräber, die übrigens auch für die Ausgrabung von dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel bezahlt wurden, dass die sehr bizarren Fundstücke tatsächlich einem oder mehreren Angehörigen des Deutschen Ordens gehört haben müssen, eingesetzt für wahrscheinlich eher zweifelhafte Zeremonien. Aber davon ahnt Georg Brandt natürlich noch nichts, als er sich bei seinem Besuch im heute russischen Kaliningrad auch weiterhin dem Schotten St. Clair anschließt, um mit diesem zusammen als nächstes das Bernsteinmuseum der Stadt zu besichtigen. Mit einigem Erstaunen betritt er später an diesem Tag die ausgezeichnete Ausstellung der Juwelensammlung, die in einer der 12 historischen Festungsanlagen der Stadt Königsberg untergebracht ist, im Donauturm. Sagen Sie mal, St. Clair, der Bau, in dem wir hier sind, heißt Donauturm. Dona gleich Donnergott? Ja, gleich Thor. Der Gott Thor, Odins Sohn. Es ist hier alles vollgestopft mit nordischer Mythologie. Warum eigentlich? Waren die Jungs damals denn keine guten Christen? Diese Deutschordenskrieger? Was ist ein guter Christ? Etwa ein guter Katholik? Was ist das überhaupt, ein Christ? Wo kommt das her? Wenn man die alten Schriften studiert, so wie ich Zeit meines Lebens, gewinnt man den Eindruck, dass das mit den Religionen alles nur eine fließende Bewegung war und ist. Das Christentum und die Christen sind, wie alle anderen Religionen, nicht vom Himmel gefallen. Sie haben sich mit den Jahrhunderten aus anderen, älteren Religionen entwickelt. Aber diese älteren Religionen, die älteren Götter, sind nie ganz verschwunden. Sie sehen ja, mein guter Georg, es ist alles noch da. Nehmen Sie nur einmal Ihren eigenen Vornamen. Georg. Wissen Sie, wo der seinen Ursprung hat? Ja, beim heiligen Georg, dem Drachentöter. Nicht ganz. Da liegt die christliche, mehr noch orthodoxe Tradition dieses Namens. Georg aber ist eigentlich der Ackerbauer, der Sämann. Wussten Sie, dass das Zeitalter des Oberägyptens der Pharaonen mit diesem Ackerbauern gleichgesetzt wurde? Und dass dieser Ackerbauer zuvor bei den Menschen des Zweistromlandes jenes Sternbild war, das wir heute als Widder kennen? Nun, der Georg ist eines der ältesten Symbole der gesamten Menschheit. Einst zutiefst heidnisch, heute meist christlich. Also, was ist eigentlich christlich? Alles und nichts. Jetzt haben Sie es begriffen. Man muss immer auf die Zusammenhänge schauen, auf das gesamte Bild, um ein Ding zu verstehen. Nehmen Sie nur den Bernstein hier. Für uns heute ein Stück fossilen Baumharzes, vor Jahrmillionen aus der Wunde eines abgebrochenen Baumastes ausgeströmt und dann langsam ausgehärtet. Für die Menschen der Antike waren es die Tränen der Götter, allerhöchste Magie. Wegen seiner verwirrenden chemischen und physikalischen Eigenschaften. Ja, aber nicht nur. Sehen Sie da auf der Informationstafel die Handelswege des Bernsteins zu Zeiten der Römer. Schon damals wurde der baltische Bernstein auf der sogenannten Bernsteinstraße quer durchs Abendland bis ans Mittelmeer und den vorderen Orient transportiert. Bernstein war ein immens begehrtes Handelsgut. Wussten Sie, dass Kaiser Nero im alten Rom das allererste Bernsteinzimmer besaß? Moment mal. Baltikum. Das ist doch kein Zufall, nach dem, was Sie vorhin über diesen Gott Baldur erzählt haben. Sie beginnen immer besser zu verstehen. Natürlich ist das kein Zufall. Baal, Baalbek, Baldur, Baltikum. Und natürlich die Baleien. Das Baltische Meer, das Baltikum, war ein extrem magischer Ort seit den Kindertagen der Menschheit. Haben Sie sich nie gefragt, was der mächtige deutsche Orden hier oben gewollt hat? Ein Kirchen-, ein Gottesstaat? Das Deutschordenland so weit draußen an der Peripherie? Nein, das habe ich nicht. Das hat mich nie interessiert. Weil Sie, wir, eigentlich in anderen Kategorien denken. Bernstein, fossiler Baumharz. Für unsere Ahnen war es ein magischer Urstoff, der auf magischem Grund zu finden war. Hier ist eine Infotafel über die Fundgebiete des Bernsteins. Hier an der mystischen Küste des Samlandes, des Kurlandes und von Livland. Wunderschöne Namen, finden Sie nicht? Magisches Land, bis heute. Was glauben Sie, warum die Russen all die Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg das alte Königsberg hermetisch? Begreifen Sie was? Ich sage hermetisch abgeriegelt haben. Doch nicht wegen des Bernsteins. Sehen Sie auf die Tafel, wo der Bernstein seit der Antike gefördert wird. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Aus der Ostsee, dem Tagebau, keine Ahnung. Weil Sie die magische Symbolwelt der Alten außer Acht lassen. Der Bernstein liegt in blauer Erde. Blauer Erde. Die gibt es nur hier. Das Mineral Glaukonit färbt die Erde dieses Landes hier blau. Von dem Glaukonit wussten die Menschen früher nichts. Aber von der Bedeutung der Farbe blau wussten sie sehr viel. Ahnen Sie vielleicht, für was die Menschen früher diese blaue Erde hielten? Blau? Vielleicht für ein Abbild des Himmels, den blauen Himmel. Den blauen Äther um uns herum, den blauen Tag- und Nachthimmel, ganz genau. Und die Bernsteine, die leuchtend gelben und gelbroten Bernsteine, mit diesem ganz magischen Leuchten waren dann natürlich... Heruntergefallene Sterne, Sonnen, Sonnensteine. In der Antike wurde der Gott Baal, den Sie tatsächlich als Gott in allen Kulturen des Altertums finden können, unter anderem in Gestalt eines Steins verehrt. Die Moslems verehren in ihrer Kaaba in Mekka bis heute solch einen Stein. Allerdings dort keinen Bernstein, sondern wahrscheinlich einen Meteoriten. Aber auch der christliche Heilige Gral wird in vielen schriftlichen Quellen als ein ganz besonderer Stein beschrieben, der... Der Stein der Weisen, das rote Elixier, Feuerglut oder... Bernstein. Brennstein. Wir hatten ja schon, dass das Wort Elixier aus dem Arabischen kommt, von Al-Iksir, wörtlich für Stein der Weisen. Da ist es nur logisch, dass der Bernstein seit der Antike auch Elektron, Elektron genannt wurde, die Macht der Weisen. Da diese Macht des Bernsteins auch dessen Fähigkeit zur statischen, eben elektrischen Aufladung beinhaltet. Reiben Sie mal einen Bernstein an Textil. Sie werden sehen, wie er sich ganz leicht statisch aufladen lässt. So gab der Bernstein, das Elektron, auch der uns bekannten Elektronik seinen Namen. Der Zauber dieses magischen Steins wirkt also bis heute, wenn Sie so wollen. In Form der Elektrizität. Mal was ganz anderes, St. Clair. Glauben Sie, es könnte ein Zufall sein, dass unser Freund Boris F. sich Tron genannt hat? Hat er seinen Namen vielleicht auch von Elektron abgeleitet? Hat der gute Boris gewusst, wonach er sich da im Grunde wirklich benannt hat? Das waren eine Menge Informationen, findet T-Rex, die er da während seines Trips nach Kaliningrad herausgefunden hat. Nur, wo das originale Bernsteinzimmer ist, das hat er immer noch nicht entdecken können. Zurück in Berlin und in seiner immer noch erstaunlich aufgeräumten Studentenbude fasst der gute Georg noch einmal alle seine Erkenntnisse über Bernstein im Allgemeinen und die Deutschordensritter im Besonderen zusammen. Er vergisst darüber fast ganz, dass sein Kommilitone und Freund Kim Schmidtke mit ihm zusammen das Wirrwarr an Fakten, Vermutungen und Schlussfolgerungen studiert. Es ist Donnerstag, 13.14 Uhr. Fakt 1, das Bernsteinzimmer ist verschwunden. Fakt 2, noch nie zuvor ist etwas so Großes, so nachhaltig verschwunden. Fakt 3, was ist eigentlich verschwunden? Na, der magische Bernstein in seiner optischen Vollendung. Oh, Kim! Ach, Mist, an dich habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Ja, solltest du aber. Ja, ich habe völlig verdrängt, dass du noch da bist, Mann. Danke. Aber du hast ja recht. Magischer Bernstein, magischer Sonnenstein, wahrer Elektron aus der blauen Erde. Genau wie St. Clair sagte. Sag mal, als was haben nun eigentlich die Erbauer des Bernsteinzimmers, also des originalen Bernsteinzimmers, diesen Bernstein gesehen? Du meinst magischer Sonnenstein oder fossiler Baumharz? Ja. Keine Ahnung. Warte mal, du erlaubst, dass ich deinen heiligen Laptop einmal bediene? Ja, wenn's sein muss. Warte mal. Wikipedia Bernstein, die 1750er, da war es. Da war es aus mit dem magischen Zauber. Mitte des 18. Jahrhunderts also. Ja, das Bernsteinzimmer entstand zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Also hielten die Erbauer des Bernsteinzimmers ihren Werkstoff noch für einen richtig magischen Urstoff, von den Göttern höchst selbst auf die Erde geworfen. Sag mal, Timmy, ob das was zu bedeuten hat? Guck mal hier, der Auftrag zum Bau des Bernsteinzimmers fällt ins gleiche Jahr wie die Krönung von Friedrich I., zum ersten König in Preußen. Das originale Bernsteinzimmer ist genauso alt wie das Königreich Preußen. Sag mal her. Ja? Ja, stimmt. Das kann doch kein Zufall sein. Und die Krönung war im Königsberger Schloss. Also genau da, wo sich 2,5 Jahrhunderte später die Spur des Bernsteinzimmers verliert. Warte mal. Wir haben da auf der einen Seite einen magischen Stein. Unmengen eines magischen Steins. Und auf der anderen Seite eine durch und durch magische Zeremonie. Eine Krönung. Ein bis dahin mehr oder weniger ganz normaler Mensch wird zum König, zum Herrscher erhoben. Von Gottes Gnaden. Puh, verdammt, das ist nun wirklich heiß, mein Alter. Die brauchten diese verfluchte Magie, die Magie des Bernsteins, um ihr damals völlig neues Königtum, das erstmals preußische Königtum, zu legitimieren. Vorher war Preußen ja nur ein Kurfürstentum. Ja, aber ein Kurfürstentum in den Grenzen des ehemaligen Deutschordenlandes. Aus dem Deutschordenland wurde das Kurfürstentum Preußen. Aus dem Kurfürstentum Preußen das Königreich Preußen. Und aus dem Königreich Preußen das zweite deutsche Kaiserreich. Und dein Bernsteinzimmer steht genau an der Schwelle, wo aus dem Fürstentum eine magische Regentschaft wird. Das Scheißzimmer ist das Symbol der göttlichen Inkarnation dieser aus dem Nichts geschaffenen Monarchie in Preußen. Davon haben die uns aber im Geschichtsunterricht nichts erzählt, oder? Das ist auch für unsere gewöhnlichen Ohren nicht gedacht. Das ist geheimes, elitäres Wissen. Das sollte es bleiben. Wow, guck mal hier. Mann, das gibt's doch nicht. Was meinst du denn? Das? Oh, das ist ja nicht von schlechten Eltern. Das Bernsteinregal. Ein Gesetz, welches den Besitz des gefundenen Bernsteins regelt. Ein Gesetz, das seit der Zeit des Deutschen Ordens festlegt, dass jeder Bernstein, der an Land und in der See gefunden wird, der Obrigkeit gehört. Zuwiderhandlungen werden mit der Todesstrafe geahndet. Kopf ab wegen ein paar Kieselsteinchen. Ah, die eben für die Menschen viel mehr waren als bloße Kieselsteinchen. Lies doch mal. Das Bernsteinregal hatte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Bestand. Also wieder. Der Ursprung aller Macht ist das Geld. Und das wurde in Deutschordenland und später in Preußen vor allem mit Bernstein, dem Gold des Nordens, verdient. Guck mal, hier steht's. Die Macht des Deutschen Ordens gründete sich fast ausschließlich auf die Einkünfte aus dem Welthandel mit dem begehrten Bernstein. Was für den Deutschen Orden galt, galt wohl im gleichen Maße für deren Rechtsnachfolger, die Preußen, die aus dieser Säule ihrer wirtschaftlichen Macht sogar ein König und später Kaisertum bastelten. Aber Moment mal, warum hat denn dann der zweite preußische König, dieser Friedrich Wilhelm I., das Bernsteinzimmer wieder verschenkt, wenn es ein so großes und mächtiges Symbol seines Königtums war? Naja, weil es für ihn vielleicht nur ein Symbol war. Friedrich Wilhelm I. wird hier als nüchterner Soldatenkönig beschrieben. Ja, der brauchte keinen solchen Mystizismus. Der gründete seine Macht allein auf Soldaten. Und zwar sehr viele Soldaten. Das preußische Königtum war damals noch jung und zerbrechlich, gefährdet vor allem durch den übergroßen Nachbarn im Osten, den russischen Bären. Dem zeigte Friedrich Wilhelm durch eine vermeintliche große Geste, dass ihm kein Gegner durch Preußen entsteht, indem er dem russischen Bären das einzigartige Symbol des preußischen Königtums aushändigt, das legendäre Bernsteinzimmer. Für Friedrich Wilhelm keine große Gabe, nur Kitsch, weil er vielleicht schon wusste, dass das nur fossiler Baumharz war, keine vom Himmel gefallenen Sonnen. Friedrich I., der Vater des Bernsteinzimmers, war noch monarchistischer Romantiker, der solche mystischen Symbole brauchte. Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm war aber, der war ein nüchterner Taktiker, nichts weiter. Dann war das Gegengeschenk des Zaren für das Bernsteinzimmer, die 55 langen Kerls, keine großzügige Geste, sondern Ausdruck des Misstrauens. Die Männer des Zaren waren in der Leibgarde des preußischen Königs, um diesen unter Kontrolle zu halten. So sieht ganz sicher große Politik, große Diplomatie aus. Friedrich Wilhelm konnte so den russischen Machthabern zeigen, dass für sie von preußischem Boden keine Gefahr ausging. Okay, das kann ich alles einigermaßen nachvollziehen. Das Bernsteinzimmer war ein Symbol, das dem Königtum magischen Glanz verleihen sollte. Den britischen Windsors wird ja auch immer die Magie der Monarchie nachgesagt, weshalb man den Vorgang der Salbung von Königin Elizabeth zur Regentin damals nicht im Fernsehen übertragen durfte. Die Magie sollte erhalten bleiben, der Vorgang nicht entmystifiziert werden. Doch dann wird bei den Preußen das Wohlwollen des russischen Nachbarn wichtiger als der magische Zauber des Bernsteins, der aufgrund der Fortschritte in der aufgeklärten Wissenschaft bereits entzaubert ist. Und man verschenkt die wertvolle Kammer. Aber? Warum bis heute diese schizophrene Hatz nach dem Bernsteinzimmer? Wenn der Bernstein mittlerweile doch nichts weiter ist als eine hübsche Tapete. Tapeten verursachen keine solchen tiefen Leidenschaften, wie wir sie hier beim Bernsteinzimmer überall in unseren Aufzeichnungen dokumentiert finden. Also ich hatte auch mal eine Tapete in meinem Kinderzimmer, die mich auch zu wirklich schlimmen leidenschaftlichen Ausbrüchen getrieben hat. Och, Kim, bitte. Meine Eltern hatten sowas auch im Wohnzimmer an der Wand, aber mal ernsthaft. Warum diese unglaubliche Leidenschaft, mit der die Suche nach dem Bernsteinzimmer betrieben wird? Da muss es doch noch irgendwas geben. Ja, magisches Königtum, mystische Inkarnation einer göttlichen Machtinsignie, irgendetwas Esoterisches, das den Herrschaftsanspruch der wahrhaft Mächtigen gegenüber dem Beherrschten zementieren konnte. Kim! Ja? Kim! Das war ein Volltreffer, würde ich sagen. Sozusagen versenkt. Mann, ich bekomme richtig Angst vor uns, mein Freund. Alter, jetzt sehe ich's auch. Ja, Mann. Sag mal, die haben das originale Bernsteinzimmer ins Kanzleramt eingebaut. Schröder lässt sich demnächst zum Kaiser ausrufen. Guck mal da. Ja? Wann sich die Nazis im Zweiten Weltkrieg auf den Weg nach Puschkin zum Katharinenpalais gemacht haben, um dort das Bernsteinzimmer zu rauben. Bis St. Petersburg sind sie ja dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weitergezogen. Siehst du das Datum? Der Russlandfeldzug begann am, 22. Juni 1941. Oh nein. Mitsommertag, Sonnenwendfest, Johannisfeuer, Baldurst Feuerbestattung. Oh mein Gott, das Hakenkreuz. Das Sonnenrad, dieser verfluchte Nazi-Scheiß. Ja, im Führerbunker brennt noch Licht. Ja, bloß auf, ey. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie dieser ganze Mist zusammenhängt. Und ich muss ganz dringend mit unserer Freundin Nolo reden. Was mag nur der Russlandfeldzug der Nazis im Zweiten Weltkrieg mit Tatjana Jung zu tun haben? Worauf ist unser Freund Georg Brandt da wohl noch gestoßen? Keine Stunde später jedenfalls steht T-Rex der ehemaligen Tron-Freundin gegenüber. Und zwar an einem ziemlich bemerkenswerten, von den meisten Berlinern längst vergessenen Ort. T-Rex, was ist los? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Was ist so dringend, dass du mich sofort sprechen musstest? Klang ja dramatisch am Telefon. Und warum unbedingt hier? Schön, dass du da bist, Nolo. Warum dieser Ort? War es nicht hier, wo Tron dir dieses Bernstein-Medaillon geschenkt hat? Den Wassermann, den du da an der Kette um den Hals trägst? Ja. Warum? Erinnerst du dich zufällig noch, warum Boris dir ausgerechnet an diesem besonderen Ort das Teil vererbt hat? Weißt du überhaupt, was das hier für ein Platz ist? Klar. Kreuzberg. Berlin-Kreuzberg. Und kennst du auch die Bedeutung dieses Namens, Kreuzberg? Hat Tron dir den zufällig erklärt? War es vielleicht kein Zufall, dass er dir hier diesen Anhänger gab? Das war bestimmt kein Zufall, weil wir nämlich vorher am Brandenburger Tor waren. Da hat er mir gezeigt, dass ganz oben auf der Quadriga, an der Spitze des Stabes der Siegesgöttin, ein eisernes Kreuz befestigt ist. Da drüben an dem Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg hier findet sich dieses Kreuz auch einige Dutzend Male. Daher ja auch der Name für diesen Ort. Früher hieß der Berg Tempelhofer Berg, nach den Tempelrittern. Heute Kreuzberg, eben nach dem Eisernen Kreuz, das eigentlich das Symbol der Ritter des Deutschen Ordens ist. Tron fand es lustig, dass es eigentlich ein heidnisches Symbol war. Schwarze Runenstäbe der Germanen auf weißem Grund, die nur zufällig die Form eines Kreuzes wiedergeben. Schließlich wird dieses heidnische Eiserne Kreuz noch heute als Hoheitszeichen in der deutschen Bundeswehr verwendet. Die Kette dieses Symbols wurde nie unterbrochen. Von den Deutschrittern über die Preußen, die Nationalsozialisten bis ins heutige Deutschland. T-Rex? Stimmt was nicht? Nein, sorry. Alles in Ordnung. Du kennst diesen ganzen Kram? Das hatte mir gerade die Sprache verschlagen. Aber warum der Bernstein, der Wassermann? Was hat dir Tron dazu gesagt? Na, ich daran denke, stets über diesen Dingen zu schwimmen. Wie ein Wassermann über den Untiefen der menschlichen Existenz. Bisschen zu theatralisch, wie ich finde. Aber der kleine Sonnenstein ist doch wirklich hübsch, nicht wahr? Ich fass es nicht. Ich hätte dich einfach fragen sollen. Ich hätte mir diesen ganzen Stress mit Königsberg sparen können. Hättest du wohl. Frag künftig also erst mal mich, wenn du wieder mal auf Entdeckungstour gehst. Ich habe dir doch gesagt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Kreuzberg hier und Königsberg gibt. Naja, ich habe dich zumindest vor deiner Abreise nach Königsberg darauf aufmerksam gemacht, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Das Eiserne Kreuz der Deutschordensritter ist dieser Zusammenhang. Und jeder, der diesen Zusammenhang kennt, weiß auch um die tiefere Bedeutung des Bernsteinzimmers. Scheiße auf das achte Weltwunder. Das Bernsteinzimmer ist der heilige Gral von euch Deutschen. Das mystische Symbol eurer alten Götter und Machthaber. Ohne dieses verquaste Zeichen des Ursprungs deutscher Macht wäre dieser Nazimist von den Herren Menschen, diesen Teutonen, diesen Urgermanen nicht möglich gewesen. Okay, ich denke, ich habe verstanden. Ich habe wirklich verstanden. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, was dann dieser Typ vom russischen Militärnachrichtendienst eigentlich von mir wollte. Warum schickt er mich auf die Suche nach dem Bernsteinzimmer? Warum sucht er diesen heiligen Gral der Deutschen, der die so verheerende deutsche Volksseele wiedererwecken könnte? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ist das so schwer zu erraten, warum ich Sie auf diese Suche schicken musste? Guten Abend, Herr Brandt. Und, Mademoiselle? Ah, wie aufs Stichwort, Herr Soll. Ihren Namen habe ich leider vergessen. Das macht nichts. Ist vielleicht sogar besser so. Nennen Sie mich ruhig Sol, wie die Sonne. Ist doch passend, wo es ja die ganze Zeit um Sonnensteine geht. Sonne? Sol? Sind Sie etwa auch so ein faschistischer Nazi-Spinner, der das Bernsteinzimmer nur zur Anbetung seines Herrentums sucht? Hätte ich das nötig? Wir haben doch schon ein Bernsteinzimmer. Ein eigenes Bernsteinzimmer. Sie erinnern sich? Ich habe es Ihnen gezeigt in Puschkin. Und Sie waren da doch mächtig beeindruckt von unserem Bernsteinzimmer. Das Baltikum ist russisch. Naja, zumindest ein wenig Baltikum rund um Kaliningrad. Und damit ja auch die berühmten Bernsteingruben von Jan Thorny, der ergiebigsten Bernsteingrube dort. Der Bernstein ist russisch, schon lange nicht mehr deutsch. Und das gilt auch für das Bernsteinzimmer. Und trotzdem sollte ich für Sie dieses andere, originale Bernsteinzimmer aufstöbern. Warum denn? So, sollten Sie das? Ich dachte, ich hätte Ihnen gesagt, dass wir nur sehen wollten, ob Sie es tatsächlich schaffen könnten, dieses andere Bernsteinzimmer zu finden. Es kam uns darauf an, zu sehen, ob Sie es können oder eben nicht. Es kam uns nicht darauf an, dass Sie dieses gute Stück auch tatsächlich finden sollten. Wir sind eigentlich ganz zufrieden mit der Situation, so wie sie ist. Dass es nämlich keiner findet. Dieses wirklich verfluchte Bernsteinzimmer. Wir haben es verflucht, damit es verschollen bleibt und dieser so unheilstiftende deutsche Nationalsozialismus niemals mehr auferstehen kann. Kein Symbol, keine Identität, kein Krieg. So einfach ist das. Ach, ist es das? Geht es hier nicht auch um einen unermesslich wertvollen Kulturschatz? Ich glaube nicht. Gehen Sie Ihre Quellen über Bernstein und das Bernsteinzimmer noch einmal ganz genau durch. Dann wird Ihnen auffallen, das achte Weltwunder war nie eins. Es war immer baufällig. Die Heizungsluft in den Schlössern, in denen das Zimmer aufgestellt war, hat immer den verwendeten Bernstein zerstört. Der musste unentwegt ausgetauscht und saniert werden. Das Bernsteinzimmer war vor allem eins, eine ewige Baustelle. Der Bernstein alterte schneller, als er erneuert werden konnte. Finden Sie das nicht eine ganz ausgezeichnete Ironie? Dass all diese Schatzsucher und Glücksritter alle einem zum Zeitpunkt seines Verschwindens bereits völlig desolatem Kunstwerk hinterherjagten? Und wo ist es nun, dieses völlig desolate Kunstwerk? Ich weiß es. Als Mitglied des russischen Geheimdienstes weiß ich es natürlich. Und hätte sich damals Boris Jelzin nicht verplappert, wüsste sonst niemand auf der Welt, dass wir es wissen. So aber ist es leider meine Aufgabe zu verhindern, dass Sie und andere es jemals erfahren, wo die Reste des Bernsteinzimmers schlummern könnten. Nur so Interesse halber. Was würde denn passieren, wenn ich doch durch irgendeine Laune des Schicksals hinter Ihr großes Geheimnis komme? Bringen Sie mich dann um? Ich denke, nach dem, was Sie, Herr Brandt, in Ihrem Leben schon erlebt haben, würde Sie eine solche Drohung nicht sonderlich beeindrucken. Nein, da habe ich was Besseres. Ihre kleine Freundin hier, Fräulein Jung, würde es auszubaden haben, wenn sie dieses verfluchte Zimmer nicht dort in der Versenkung lassen, wo es hingehört. Sie würde es zu büßen haben, wenn sie nicht Spuren und den Verbleib des Bernsteinzimmers doch einmal verraten sollten. Haben Sie mich verstanden, Georg Brandt? Wie bitte? T-Rex kann es nicht leugnen. Diese massive und unkalkulierbare Drohung aus dem Mund eines hohen Funktionärs des russischen Militärnachrichtendienstes beeindruckt ihn. Und zwar ziemlich nachhaltig. Nolo möchte er natürlich auf keinen Fall irgendeiner Gefahr aussetzen. Aber weder Georg noch der stolze Generalleutnant des so geheimen GRU rechnen in diesem Augenblick mit der Reaktion des Mädchens. Selbst auf diese unverhohlene Drohung. So, ich soll es also ausbaden, wenn der gute Georg hier das Wasser nicht halten kann, was? Ich fasse es ja wohl nicht. Sag mal, hast du sie noch alle, Genosse Gennady Alexandrowitsch? Nur weil du diese albernen Abzeichen deines jungen Vereins trägst, glaubst du doch nicht, dass du mich für deine seltsamen Spielchen benutzen kannst? Ich hau dir gleich eine runter. Ich glaub es wirklich nicht. Bist du denn völlig plemplem? Lernt ihr denn nichts Besseres auf euren tollen Militärakademien und Agentenschulen? Georg hier hat doch schon mehr als deutlich gesagt, dass er kapiert, worum es eigentlich geht. Auch wenn er wüsste, wo deine bescheuerte Rumpelkammer steckt, er würde bestimmt nicht durch die Straßen ziehen und es jedem braunen Spinner unter die Nase reiben. Also, bist du wirklich so doof, das nicht zu verstehen? Mann, oh Mann, echt. Willst du mir wehtun? Du drohst uns, mir weh zu tun? So. Autsch! Wieso trittst du mir gegen das Schienbein? Hör auf, verdammt! Ich bin im Dienst. Dann red nicht so ein Mist! Und bedroh nicht meine Freunde, klar? Nur weil du dich hier zum Obermeier von Spion aufspielen willst. Ein bisschen ist ja in Ordnung, aber was zu weit geht, geht zu weit. Ich hätte gut Lust, das Mama zu petzen. Dann wollen wir ja mal sehen, wer dann zu leiden hätte. Ha! Georg hält die Klappe und aus. Verstanden? Basta! Tja, mit diesem Ausgang seines neuen kleinen Abenteuers hat Georg Brandt natürlich nicht gerechnet. Und es ist klar, dass er nun einige Erklärungen von Nolo hören möchte. Da das aber nicht so einfach zu sein scheint, nimmt die junge Frau den sichtlich irritierten T-Rex mit zu sich nach Hause. Es ist Donnerstag, 20.32 Uhr. Und in der Küche von Nolos kleiner Wohnung herrscht mächtig Betrieb. Tee, reich mir mal den Pfeffer rüber. Ja. Danke. Ja, scheint genießbar. Du musst verzeihen, T-Rex, aber ich bin eine lausige Köchin. Ach, schon okay. Sieht doch alles ganz brauchbar aus, was du da machst. Das Nudelwasser ist jedenfalls noch nicht angebrannt. Danke auch. Blöd, Mann. Manchmal könnte man euch Typen wirklich alle auf den Mond schießen. Ach ja, apropos Typen. Du wolltest mir da noch was wegen diesem Typen erklären. Das hast du doch hoffentlich noch nicht vergessen. Ich warte. Ja, doch. Und da heißt es immer, Frauen seien ungeduldig. So, Georg, zu Tisch. Oh, du hast den Wein schon in die Gläser gefüllt. Danke. Keine Ursache. Der Typ. Setzen wir uns erstmal. Ich mach deinen Teller mal voll. So, bitteschön. Und Prost. Prost. Ich habe noch nie erlebt, wie ein Mädchen so hartnäckig um die heißen Nudeln herumredet. Aber ich habe auch Hunger. Guten Appetit und danke für die Einladung. Keine Ursache. Der Typ, war dein Bruder? Wie funktioniert denn das? Na, das musst du meine Eltern fragen. Ach, Molo, bitte. Ich bin eben nicht von hier, das ist alles. Ja, das dachte ich mir schon irgendwie. Aber das kann doch noch nicht alles sein. Woher stammst du denn nun eigentlich? Und dieser Gennady, dein Bruder? Aus Usbekistan, aus Samarkand. Prinzessin Scheherazade. Irgendwer hat dich doch schon mal so genannt. Ja, so war früher mal mein Spitzname. Wie die Erzählerin der Märchen aus Tausend und einer Nacht. Die stammte auch aus Samarkand. Eine Märchenerzählerin. Was hat dich hier zu uns nach Berlin verschlagen? Und deinen Bruder eben nicht? Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich hab Zeit. Das befürchte ich auch. Also, naja. Im Grunde kann man sagen, da meine Eltern sehr arm waren, wurde ich irgendwann zur Adoption freigegeben. Aber mein Bruder eben nicht. Ich wuchs woanders auf, während er irgendwann zur Spetsnaz, einer Spezialeinheit des russischen Militärgeheimdienstes, eingezogen wurde und dort Karriere machte. Durch Zufall haben wir uns vor ein paar Jahren hier in Berlin wieder getroffen, bei einem seiner Einsätze. Und wer sind deine Adoptiveltern? Muss ich darauf antworten? Natürlich nicht, wenn du nicht willst. Es waren wohl keine so guten Erfahrungen, ne? Ach, tut mir leid. Ich werde in Zukunft nicht mehr danach fragen, wenn das ein Wunderpunkt ist. Versprochen. Das ist lieb von dir. Vielleicht erzähle ich dir später einmal, was zwischen Samarkand und Berlin alles passiert ist. Das ist wirklich, naja, kompliziert. Unüblich. Wie du möchtest. Aber sag mal, dein Bruder, meint der seine Drohung nicht vielleicht doch ernst? Schließlich ist er beim GRU. Gennady? Ach, im Grunde ist er ganz harmlos. Ein lieber Kerl. Ich glaube nicht, dass er dir was tun würde. Mir auf keinen Fall. Das war wirklich nur ein Bluff, um dich zu beeindrucken. Aber was zu weit geht, geht wirklich zu weit. Ich kann mich doch auf dich verlassen, dass du nicht verrätst, wo dieses Bernsteinzimmer, also das ursprüngliche Bernsteinzimmer, versteckt ist. Nicht, dass du mich da in die Pfanne haust. Kein Wort zu deinem Reporterfreund, auch keine Andeutung. Ich muss mich da absolut auf dich verlassen können. Ich habe dafür meinen Hintern verpfändet. Na, das wäre doch schade um diesen wirklich süßen Hintern. Nicht wahr? Also, Georg, kein Sterbenswörtchen. Versprochen. Ich habe doch nicht mal den blassesten Schimmer einer Ahnung, wo dieses Bernsteinzimmer verborgen sein könnte. Immer noch nicht. Also kann ich auch nichts verraten. Bist du dir da so sicher, dass du nicht weißt, wo dieser für den Weltfrieden so gefährliche Schatz verborgen sein könnte? Bist du dir da wirklich sicher? Eigentlich schon. Absolut sicher, mein großer Geheimnisentschlüssler? Ja, was meinst du denn? Na, das kennst du doch. Das beste Versteck ist immer noch das, was sich offen vor aller Augen befindet, oder? Und was sagte der liebe Alexandrowitsch noch? Dieser blöde Bernstein des Bernsteinzimmers muss ja sowieso andauernd durch neuen ersetzt werden. Welche Vermutung drängt sich denn da einem wie zwangsläufig auf? Du meinst doch nicht etwa... Warum nicht? Würdest dich verwundern, wenn ich dir sage, dass diese riesige Bernsteingrube bei Königsberg, Jan Thorny genannt, aus der angeblich der Bernstein für das neue Bernsteinzimmer stammen soll, seit einigen Jahren geschlossen ist? Von da kommt schon seit geraumer Zeit kein neuer Bernstein mehr her. Wo aber kommt denn dann der Bernstein des neuen Bernsteinzimmers her? Nein. Oh, nein! Doch! Aber vergiss nicht, auf keinen Fall weitersagen. Sonst bricht dir mein großer Bruder doch noch alle Knochen. Oder mir. Und dieser braune Mob bricht zu seinem nächsten unheiligen Kreuzzug auf. Das Bernsteinzimmer, das Original-Bernsteinzimmer, darf wirklich niemals gefunden werden. Hörst du? Sonst würde es letztlich doch noch brennen, um es ein für alle Mal aus dieser Welt zu schaffen. Und das wäre doch schade, wo es doch dieses so einzigartige Licht hat.